Über zum Kreuz! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die glorreiche, fantastische, geniale Forgotten Realms-Reihe Baldur's Gate. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Baal persönlich eingeladen. Hallo Baal, wie geht's dir? Hallo! Na, wie ist das denn so als Gott des Mordes? Was machst du so in deiner Freizeit? Mord, Totschlag und in der Freizeit ab und zu mal ein Bierchen kippen. Wie ihr hört, das ist der gute Markus. Und Hallo. Wie schon erwähnt, reden wir heute über die glorreiche Baldur's Gate 3. Wie bist du zu Baldur's Gate gekommen? Durch meinen Dad. Der hat sich das gekauft und ich fand den Charaktereditor echt interessant, als ich ihm beim Spielen zugeguckt habe. Und dann habe ich ihn vom PC weggekickt und habe gesagt, ich will mal bauen. witzigerweise liegt das auch tatsächlich an deinem Dad, dass ich auf Baldur's Gate gekommen bin. Echt? Ja, weil ich habe dich ja damals besucht. Wir haben uns damals kennengelernt vor fast 20 Jahren, by the way. Das echt schon? Knapp? Ja, sowas in die Richtung. Es ist die Zeit, in der man aufhört zu zählen. Ja, es ist die Zeit, aber aufhört zu zählen. Und da habe ich dich ja damals besucht und dein Dad hat ja diese riesengroßen Spielepackungen damals gesammelt, wie ein Verrückter, falls du dich noch dran erinnerst. Ja. Und er hatte ja einen Schrank voll mit den Dingen. Und ja. Hat er mir den gezeigt und da fiel mir so eine riesengroße Schachtel in die Hände und ins Auge, worauf stand Baldur's Gate. Und da dachte ich mir, das sieht sehr geil aus. Das sieht sehr interessant aus. Ich wette mit dir, das kann ich auf meinem ekelhaften uralt Drecks-PC, wo Diablo 2 angefangen hat zu ruckeln, das kriege ich auf dem PC gespielt. Und dann habe ich deinen Vater gefragt, ob er mir eine Sicherheitskopie davon machen könnte. Und so tat er es. Und so kam ich zu Baldur's Gate. Und ich bin ein riesengroßer Fan der Reihe. Witzigerweise, bevor ich zu Baldur's Gate gekommen bin, sozusagen, hatte ich ein Extraspiel. Also ich hatte schon etwas in Zeitschriften gelesen darüber. Vor allem über den zweiten Teil, über Burgeroberungen, über Kämpfe, über glorreiche Strategiekämpfe und natürlich über dieses Forgotten Realms. Was wir nicht wissen, ist eine fiktive Kampagne im D&D-Universum. Und die ist halt großartig. Die ist fantastisch. Also es geht um Drachen und um Zwerge, Elfen und so weiter. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gut, finde ich, geschrieben. Auch die Kampagne und die Spiele dazu sind einfach geil. Und wir reden heute über die, wie schon erwähnt, Baldur's Gate-Reihe. Kannst du dich noch erinnern, um was es da geht? Also die erste Erinnerung, die ich an Baldur's Gate habe, ist immer noch der Charaktereditor. Ja. In Baldur's Gate kann man nämlich seinen eigenen Charakter erstellen. Also im ersten Teil nur einen Charakter, genauso wie in dem zweiten Teil. Und dort kann man halt festlegen, wer man am besten spielt. Das heißt, man spielt, so wie ich, einen Menschen, weiblich, rote Haare, Dieb, fertig. Hä? Nein, man spielt einen Menschen, weil er auf alle Statuswerte ein Plus-Attribut bekommt, wie im D&D-Universum üblich, yep. Macht einen Krieger draus, haut alles auf Stärke und dann wumst man alles weg. Nein, man schmeißt Fallen durch die Gegend und knackt den ganzen Shit von den Leuten und beklaut sie die ganze Zeit. Klauen, hä? Ja, okay, die Leichen ausnehmen, aber das nennt man Looten. Wie man hört, wir beide haben eine sehr unterschiedliche Spielweise. Es ist auch so schön, dass du es auch anders spielen kann. Das Besondere bei den Baldur's Gate-Sachen ist tatsächlich, du kannst nur einen Charakter erstellen, deinen eigenen Charakter, und du bekommst im Laufe der Geschichte verschiedene Charaktere, die triffst du, die dir bei deiner großen Quest beiseite stehen. Und die du halt auch austauschen kannst sogar. Es sind, glaube ich, insgesamt kannst du, Gott, wie viel konntest du noch mitnehmen? Ich glaube, oh Gott. Fünf Ne, sechs Stück, stimmt. Ja, sechs Charaktere konntest du gleichzeitig mitnehmen. Und das sind nur die vorprogrammierten. Nee, mitnehmen konntest du, glaube ich, nur vier, dass du insgesamt eine Fünfergruppe Nein, nein, warst. nein, sechs Stück. Es sind sechs. Sind sechs, Es waren aber dann sechs. insgesamt sechs. Insgesamt Nicht konntest. sechs zusätzlich, also mit dir sind es Mit sechs. dir sind sechs, richtig. Die konntest du halt durch die Gegend, durch eigentlich hübsch vorgerenderte Grafik, mit diesen kleinen, relativ hässlichen Sprite-Animationen, konntest du die durch die Gegend schicken. Ja, und die restlichen Begleiter trifft man halt im Verlauf des Spiels. Die kann man sich dann aussuchen. Und wenn dann zum Beispiel der Charakter lustig erscheint, oder so, denkst du so: Hey, der ist irgendwie witzig. Was ist der? Ein Krieger? Ach ja, komm, den nehmen wir mit. Dann nehmen wir den ollen Minsk und seinen Hamster mit. Let's go. Und Ja. die Charaktere sind auch sehr gut geschrieben, sind auch sehr gut ausgearbeitet. Das Spiel ist ja schließlich auch von BioWare gewesen. Ach, BioWare, als du noch gut und nicht komplett gekauft warst. Damals, als mich noch nicht mal interessiert hatte, woher so ein Spiel kam, es musste nur innovativ sein. Ja. Heutzutage bin ich schon zufrieden, wenn es der gleiche Scheiß wie immer, aber gut ist. Das stimmt allerdings, ja. Never change a running system, BioWare, aber du hast es irgendwie vergessen. Ja gut, dann kam halt EA und hat halt alles kaputt gemacht. Ursprünglich wurde das Spiel gepublished übrigens von Interplay Entertainment, die gibt's nicht mehr. Und Okay. es erschien im Jahre 1998, am 21. Dezember. Ich finde das, also ich finde Baldur's Gate 3 finde ich persönlich gigantisch gut. Bis zum heutigen Es hat Tage. auch eine Hammer-Storyline. Oh ja, die Story ist sehr gut. Wenn man das Ich ganz kann mich kurz. allerdings beim ersten Teil nur an diesen Goblin erinnern und dass ich permanent zum Goblin hinterhergerannt bin, der aber kein Goblin war, sondern irgendwas böse. Er war einfach böse. Im Mittelpunkt dieser Geschichte dreht sich halt dein Hauptcharakter. Und naja, du führst halt deinen Helden durch verschiedene Orte entlang der Schwertküste Armen in Tethyr und erlebt halt Abenteuer. Und die Geschichte, soweit ich das noch erinnern kann, war folgendes. Kern der Handlung war, glaube ich, du bist eine Abstammung des Hauptcharakters, also des Hauptbösewichts Baal, und der ist der Gott des Mordes. Und Baal, derjenige, der, glaube ich, auch ein Abstammung ist, reist durch die Gegend, tötet alle diese Leute, die in der Abstammung sind, um, ich glaube, irgendwie die Macht von ihm in sich aufzusaugen. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall, Oberbösewicht kommt an, tötet deinen Mentor und jetzt geht's los. Im Prinzip ist das Du so. wirst in die Welt geworfen, lauf los, Lauf los, mach. richtig. Und die Quests, die du machst, reichen von Hilf uns, die Mine von Goblins zu befreien, bis hin zu in meinem Haus habe ich was vergessen, kannst du das holen? Du gehst dahin und das Haus ist umzingelt und innen drin von riesengroßen Spinnen. Was es noch hatte, was für mich damals echt die Innovation war. Nicht nur hilf uns, die Goblins aus der Mine zu befreien, sondern von den Goblins auf einmal hilf uns, diese komischen Trolle aus der Mine zu vertreiben. Ja, Entscheidungswege. du hattest Und Entscheidungswege, das, richtig. Das war auch sehr, boah, sehr und es gut. hat sich erst recht spät im Spiel bemerkbar gemacht. Ich erinnere mich noch, als ich in irgend so einen Strandkaff gekommen bin und ich einfach rausgeworfen wurde. Ich wusste nicht warum. Aber die haben gesagt, du, wir kennen dich, du hast was Böses gemacht. Verzieh dich aus unserer Stadt. Ja, genau. Das Ne? hatte auch Konsequenzen, wenn du zum Beispiel aus Versehen gesagt hast, ja gut, dann habe ich jetzt den Goblins. Da waren halt die Menschen pisst auf dich. Und die waren Die halt. sind so knuffig. Ja, die hat man halt, das hat man nicht dann gern gesehen, dass du halt den Goblins geholfen hast. Und so hattest du auch Entscheidungsfreiheiten. Du hattest, soweit ich weiß, gab es das da auch schon mit der Eroberung von Burgen. Auch so weit hatte ich es nie Ich auch gespielt. nicht. Ich habe es leider auch nie durchgespielt. Also im zweiten ging das, glaube ich, schon, Im dass zweiten ich hattest meinte, du deine meinen Dad da eigene Burg. gesehen zu haben. Im zweiten hattest du, glaube ich, sogar deine eigene Burg und hast die dann verteidigen müssen und konntest andere Burgen angreifen. Das weiß ich. Bei den zweiten habe ich verdammt lang gespielt. Ich kenne nur alles, was mein Dad tut, weil der hat es durchgesuchtet. Das Spiel ist absolut klasse. Das Kampfsystem ist ein sehr interessantes Kampfsystem. Ich nenne es gern The Chaos Fighting System, also das Chaos-Kampfsystem, weil du kannst jederzeit die Leertaste drücken oder die Pausetaste und das Spiel pausiert. Und dann kannst du deinen eigentlichen Leuten einzelne Befehle geben. Und da die KI damals nicht sonderlich gut war, haben sie die Befehle entweder ausgeführt, gar nicht ausgeführt, Oder sich aufgehängt. oder sich aufgehängt, oder wenn du ihnen gesagt hast, ihr sollt da langlaufen, sind sie dauernd gegeneinander gelaufen. Das ist auch gern passiert. Und welchen Satz ich sehr oft gehört habe, ist, wenn ich die Karte wechseln wollte, ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr weiterziehen könnt. Oh Gott, alles kotzt. Du konntest nicht mal aus einem Kampf in einem Dungeon fliehen, wenn der Gegner zu stark Oder war. wenn der Gegner in der Es Tür ging stand. einfach nicht Wenn mehr. der Gegner in der Tür stand, war schon vorbei. Das war dieses Chaos-Kampfsystem. Das Coole ist aber, du siehst nur, aber ja, der hat jetzt nicht den Zauber gemacht. Im Hintergrund aber, da gibt es so ein extra Fenster, was man öffnen kann. Im Hintergrund aber würfelt das Spiel im Prinzip die ganzen Würfels aus. Also halt die D6, den D20, die den 1 und so weiter. Das würfelt das Spiel selber aus. Das kann Ja. man in dem Textding nachverfolgen. Wenn du jetzt dann das hast, warum hat er jetzt den Zauber nicht gemacht? Kannst du auch Stopp drücken, kannst du das Würfelverzeichnis angucken und kannst sehen, Patzer zum Beispiel. Oder hat daneben geworfen oder so. Das ist halt dieses System, was im Hintergrund läuft, was halt sehr, sehr geil ist. Und ich liebe auch diese Grafik, finde ich auch geil. Und diese Infinity Spiele-Engine. Ich mag diese Engine. Es hat sowas. Ich weiß nicht, so, es gibt ja mehrere Ableger von sowas. Und ich habe halt sowas auch gern gespielt. Aber es ist halt so, diese Infinity Engine ist halt schon auf seine Art und Weise ist so hübsch, finde ich. Auch die vorgerenderten Hintergründe sind schön gemacht, finde ich. Die Sprites, ja, gut, geht. Also in der alten Version damals, es gibt ja Gott sei Dank eine Enhanced Edition dazu. Das heißt, es macht das Ganze ein bisschen hübscher. Und ja, und es hat so eine 2D-Grafik-Engine. Und ist super gemacht. Die Auflösung war übrigens damals beschränkt auf 640 mal 480. Oh Gott. Die gute alte Zeiten. Ja, aber ich muss sagen, ich finde, es ist gut gealtert im Vergleich zu anderen Spielen, die man aus der Versenkung geholt hat. Das stimmt allerdings, ja. Es gibt übrigens eine Erweiterung zu Baldur's Gate. Es gibt zwei Erweiterungen zu Baldur's Gate. Es gibt einmal die Legende der Schwertküste, was vier neue Schauplätze enthält und diese einigen Nebenquests und sich nahtlos in die Haupthandlung integriert und parallel zur Handlung der Hauptkampagne gespielt werden kann. Also das ist ziemlich cool gemacht. Und alternativ kannst du deine Gruppe aus dem bereits beendeten Spiel nochmals importieren und beginnst direkt an einen der neuen Schauplätze. Ist auch sehr gut gemacht, ist auch super. Und es gibt noch ein Add-on zu Baldur's Gate 1, was im Jahre 2016 erschien. Echt? Ja, und So so spät? Siege of Dragonspear. Das soll so eine Brücke schlagen, ist exklusiv für den Enhanced Edition entwickelt worden. Das soll so eine Brücke schlagen zwischen die Handlung von Teil 1 und Teil 2. Ist nicht ganz so gut geworden, aber es ist nett. Kann man spielen. Habe ich gelesen. Ist leider nicht ganz so gut gewesen, aber man kann es spielen. Das ist okay. Es spielt tatsächlich direkt nach dem Tod des Bosses. Direkt danach spielt Okay. das Spiel weiter. Sehr interessant gemacht. Cool. Die Enhanced Edition kann ich jedem empfehlen. Die ist sehr, sehr gut gemacht. Sie ist hübsch gemacht, sie hat Voice Acting. Oh Gott, ja, stimmt. Das Voice Acting ist komplett vergessen. Das großartige deutsche Voice Acting, das großartige deutsche Sprachausgabe. Oh, herrlich. Da Oh hast ja. du den Sachsen drin. Jetzt gibt's hier Schmischens öfter umme. Oh, super. Wenn du einen Kriegerzwerg erstellst, dann so einen Typen erstellst. Jetzt gibt's Schmischens öfter umme. Oh, Ich fand das grandios damals, wie ich als herrlich. lesefaulen Gamer. Top. Es wurden nur manche Sachen vorgelesen, manche Sachen blieben halt, musstest du halt selber lesen, ist ja klar, ist normal bei solchen Spielen. Aber wir reden von einer Zeit, in der man für gewöhnlich alles lesen musste. Richtig, das stimmt allerdings, ja. Aber das war sehr, sehr geil gemacht, dass du auch Sachen halt einfach so hast vorgelesen bekommen. War zwar nicht neu, aber cool für so ein Spiel. Auch eine der Besonderheiten in diesem Spiel ist übrigens der Multiplayer-Modus. Jetzt fragt man sich natürlich, hä? Moment mal, das ist ein Rollenspiel. Ja, das hat einen Multiplayer-Modus? Ja, hat es. Man konnte damals, und ich glaube, es geht heute in den Versionen, die es gibt, geht es auch. Du kannst mit mehreren Freunden dieses Spiel im Multiplayer spielen, bis zu 6 Spielern gemeinsam im Internet oder Netzwerk. Der Host übernimmt im Spiel, also nimmt in diesem Falle die Rolle des Hauptcharakters. Alle Mitspieler können ebenfalls eigene Charaktere erstellen und diese steuern. Alle Mitspieler bleiben vom Hauptspieler abhängig, da sie während der häufig wiederkehrenden Dialogsequenzen nicht agieren können und auf Eingabe des Hosts warten müssen. Aber du kannst dann mit ihm kämpfen. Was halt, ehrlich gesagt, ein ziemlich witziger Multiplayer-Modus ist, muss ich zugeben. Es ist echt interessant gemacht. Wusste ich gar nichts von dem Multiplayer. Der funktioniert heute noch. Krass. Der ist heute noch auf jeden Fall noch möglich, dass man ihn noch spielen kann. Finde ich auch sehr witzig. Dann gab es im Jahre 2000 das großartige, fantastische Baldur's Gate 2, was dann bei uns gepublished wurde von Virgin Interactive und Interplay. Und Baldur's Gate 2, Schatten von Armen, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Dieses Spiel ist so gut. Ich habe es so oft angefangen. Ich habe es nie durchgespielt. Eines Tages werde ich es tun. Ich habe es so oft angefangen, nie durchgespielt. Und ich liebe den Anfang, weil Mir du. geht's mit beiden Teilen so. Ja, weil du bist von der Kampagne her ist es wieder so, du kannst dir wieder deinen eigenen Charakter erstellen. Du triffst oder du kannst deinen alten Charakter aus Teil 1 importieren, was damals auch nicht gang und gäbe war. War halt auch sehr, sehr geil gemacht. Und so konntest du dann mit dem Charakter sozusagen die Story weiterspielen. Die ging dann auch nahtlos weiter. Das heißt, du wurdest gefangen genommen, musstest aus dem Gefängnis ausbrechen und dann geht es um so eine um so einen komischen Kerkermeister, der dich halt gepeinigt hat und du versuchst herauszufinden, warum und so weiter. Das heißt, man möchte ja nicht zu viel spoilern. Und die Story ist auch wieder sehr, sehr gut geschrieben. Man konnte sich auch am Anfang entweder seinen Charakter importieren oder einen komplett neuen Charakter erstellen. Der Multiplayer-Modus wurde auch wieder übernommen. Die Grafik ist ein bisschen besser, ist auf einer leicht modifizierten Grafik-Engine entwickelt worden. Und sieht sogar ein bisschen besser aus. Man hat gemerkt, hey, man kann auch hier vor den Hintergründen noch hübscher machen. Und so hat man das Spiel dann halt programmiert und es ist halt absolut großartig. Der Soundtrack übrigens stammt von dem deutschen Komponisten Michael Hönig. Und der Soundtrack von diesen Spielen ist der Wahnsinn. Ist der Hammer, oder? Was sagst du? Ich liebe die Soundtracks insgesamt Die von Soundtracks sind allen super. Teilen. Also, es gibt auch Mods von diesen Spielen, auch Fan-Community-Patches und so weiter, die bei der Support irgendwann eingestellt wurde, haben halt andere Leute den Support weitergemacht. Ist ganz nett gemacht. Aber wenn man, also ich würde tatsächlich beim Original bleiben, weil dann hast du auch die ganzen Macken mit drin und das macht eigentlich solche Spiele auch ein bisschen aus. Es sind jetzt keine Game-Breaking-Bugs drin, aber es macht halt so ein Spiel aus, finde ich, wenn man noch so Macken des Originals mit drin hat. Es ist ein fantastisches Game. Es hat auch wieder Add-ons bekommen, also unter anderem der Thron des Baal, was die Haupthandlung von Baldur's Gate dann abschließt mit dem Ding. Und es ist halt so, so gut. Du hast mehrere Enden gehabt in diesem Ding. Es ist halt auch wieder eigentlich ja, Gute vom Neuen. Es ist eigentlich das Gute, kannst du sagen. Also mehr vom Alten. Super. Davon gibt es auch eine Enhanced Edition von dem Teil, auch mit den Add-ons und mit den ganzen anderen Sachen und dem ganzen Zeug drin. Mit ein paar neuen eingefügten NPCs, neuen Voice Lines. Immer noch den alten Voice Line-Sprechern, also den großartigen deutschen Sprechern, wie den Ossi. Das ist super. Und ist auch für alles Mögliche erschienen. Für PC, für mittlerweile auch in einer Collection für die PS4, die Xbox One, die Switch. Und ich kann euch die Collection. Also die Baldur's Gate Collection kann ich nur empfehlen, weil da kriegt ihr für den Preis kriegt ihr zwei Hauptspiele. Ein Spiel davon hat zwei Add-ons und ein Spiel davon hat noch ein Add-on dazu gekriegt. Und ja, das ist 100 Mal wert. Also da hast du Milliarden Stunden Spielzeit. Kann ich nur empfehlen. Und das für das Geld, wo man normalerweise irgendwie so eine 20-Stunden-Handlung runtergedingt bekommt. Ja, runtergerattet bekommt. Da hast du so ein Ja. Ding von so, ja, gute 100 Stunden. Sowas, 80, 90 Stunden locker. Also für Hauptstory Für Hauptstory, ja. würde ich da mitgehen. Aber wenn du jetzt über die Hauptstory hinausgehst, bei weitem mehr als 100 Stunden. Also ich finde. Weil du kannst da so viel entdecken, Quests, überhaupt erstmal rausfinden, wo die sind. Manche musst du rausfinden, wie die gehen. Dann gibt es noch Rätsel und oh. Oh ja, Schalterrätsel in Dungeons zum Ja, Beispiel gibt da es ja. kann man so viel machen in dem Oh, Spiel. auch so gut gemacht. Richtig gut. Es gab auch Nachfolgeprojekte dann, die natürlich auch erfolgreich waren. Unter anderem, kennst du eigentlich die Dark Alliance-Reihe? Oh, nee. Nicht. Als ich damals gesagt habe, mit Freunden geredet habe und gesagt hat, ja, was spielst du gerade? Ja, ich spiele gerade Baldur's Gate. Ja, das kenne ich, das ist für die PS2. Hä? Nein, das ist nur PC. Nee, das ist doch PS2 erschienen. Das kommt doch für PS2 raus. Nein, das ist nur PC. Und dann haben wir dann festgestellt, wir haben beide aneinander vorbeigeredet, weil die Dark Alliance-Reihe ist ein erfolgreicher Konsolenableger und ist eigentlich Diablo im Dark Alliance, also halt im Baldur's Gate-Bereich. Okay. Dafür gibt es zwei Teile und einen Ableger. Und ist halt Diablo. Ist halt, ja, du rennst rum, klopfst Viecher kaputt, ist Diablo. Mittlerweile kann man den ersten Teil digital erwerben. Das Problem ist, er ist meines Erachtens für eine digitale Version von einem alten PlayStation 2-Spiel viel zu teuer, nämlich 30 Euro. Das ist happig, finde ich. Ich hätte so mit, keine Ahnung, 15 gerechnet oder 20, aber 30 ist schon ein bisschen hart. Kann man sich auch mal angucken. Jetzt ist das Schwierige, kann ich euch den neuesten Teil empfehlen oder nicht? Das ist ein Problem. Ich habe Dark Alliance, das neue Dark Alliance aus diesem Jahr, das habe ich mir gekauft. Und ich mag das Spiel auf seine Art, aber auf seine Art mag ich es auch nicht. Oh Gott, ich höre schon raus. Ich habe es nicht gespielt. Und ja, ich meine mich dran zu erinnern, für PlayStation 2 gab es irgendwas in die Richtung mal, was ich mit meinem kleinen Bruder immer spielen musste. Zu zweit, so mit zwei Controllern. Ich weiß gar nicht, ob das zu zweit ging. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich habe Dark Alliance, ich habe die Originalspiele gespielt, ich habe nur das neue gespielt. Ich kenne nur eins für PS2 tatsächlich, jetzt wo du so erzählst. Und das ging tatsächlich mit zwei Controllern. Wenn du die eingesteckt hast, konntest du auf PS2 zu zweit rumlaufen. Okay, cool. Ja, gut, warum nicht? Das Ganze. Aber ich hatte damals schon mein Problem damit. Es war ganz Es nett. ist halt Baldur's Gate mit Diablo und denkst du so. Ja, richtig. Das ist irgendwie passt das nicht zusammen. Es soll ganz gut sein, aber irgendwie so. Passt irgendwie nicht. Es gibt einen ganz neuen Teil davon. Es ist schwierig. Du merkst, die Entwicklung war sehr gerusht bei dem Game. Es ist ein 4-Player-Koop-Game, gezwungener Koop. Du kannst es auch alleine spielen, aber gezwungener Koop macht es mehr Fun. Das Problem ist so, die Server sind für den Arsch. Manchmal findest du entweder keine Games, obwohl du in der Party bist, oder du haust zu unter die Latenz von den einzelnen Lobbys ist so schlecht, dass du zuhaust und es dauert ungefähr eine halbe bis eine dreiviertel Sekunde, bis das Spiel realisiert hat, dass du zugehauen hast. Das ist ein bisschen schade gemacht. Ja, und es ist auf Loot und den Loot kriegst du nur, wenn du das Level abgeschlossen hast und ja, du kannst es alleine nur auf leicht durchspielen, weil wenn du eine Stufe höher gehst, kriegst du zwar besseren Loot, Aber du stirbst die ganze aber du Zeit. stirbst die ganze Zeit. Dann Wow. merkst du aber, die Leute, die Zwischensequenzen gemacht haben, hatten Spaß wie Bolle. Die hatten richtig Spaß. Weil die Zwischensequenzen im Spiel sind fantastisch. Da geht's so, das ist so ein Haufen. Ich weiß nicht mehr, ich weiß, es sind keine Orks, es sind andere Dinge. Aber es sind ja keine Trolle, aber es sind so andere. Da siehst du so ein paar Gestalten um ein Feuer sitzen, ne? Der eine spielt halt so eine komplett selbstgebaute Gitarre. Meat, Meat, Bloody Meat. Das ist fantastisch. Das komplette Level über. Herrlich. So gut. So, die hatten richtig Spaß. Aber dann merkst du so, ja, das Spiel selber ist halt so ein bisschen gerusht worden, leider. Ich kann es euch empfehlen, wenn es einen Zehner kostet. Die 40, die ich gezahlt habe, ist es nicht wert. Wartet, wenn ihr es mal spielen wollt, mit ein paar Freunden auf 10 Euro. Dann ja, dann kann ich es auf jeden Fall. Und dann wirst du wahrscheinlich das Problem haben, dann findest du keine Koop-Leute mehr. Dann findest du keinen mehr, der spielt, aber dann vielleicht hast du Glück und die Server sind noch online, dann kannst du es wenigstens noch mit Freunden spielen. Also ja. Zu viert geht es auf jeden Fall. Es ist so, auf dem Sinne ist es ganz nett gemacht, das war es aber auch. Dann entschied sich 2017 Larian Studios, die unter anderem bekannt sind für die großartigen Spiele wie Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity 2 Ego Draconis. Ich hasse Divinity 2 Ego Draconis. Ich hasse dieses Spiel. Divinity Dragon Commander, ein relativ cooles Strategiespiel. Und den beiden besten Spielen, die sie bisher gemacht haben, Divinity Original Sin 1 und 2, wobei der zweite Teil eindeutig der bessere Teil von beiden ist. Die haben sich dann entschlossen, hey, wir machen ein neues Baldur's Gate. Wir machen Baldur's Gate 3. Und alle so, yeah, cool. Wir crowdfunden das mit Kickstarter. Okay, hier, nehmt mein Geld, kein Problem. Ja, das wird, und das ja. ist, wir bringen es ist im Early, machen das so wie bei die, Divinity Original Sin 2, wir bringen es in Early Access auf Steam und ihr dürft die Entwicklung live verfolgen und sogar mit eingreifen, wenn euch irgendwas nicht passt. Finde ich eine ganz geile Idee. Ich spiel's selber. Finde ich auch super, ich finde es halt ein bisschen schade, dass sie eigentlich doppelt gemoppelt machen. Einerseits kassieren sie das Geld von den Kickstarter-Leuten ab. Ja. Und andererseits kommen sie dann mit dem Early Access. Ja. Es ist halt. Ich habe zugeschlagen, also ich spiele es seitdem es im Early Access drauf ist. Das wollte ich gerade fragen. Ich habe es nämlich nicht gespielt. Erzähle er mir über Baldur's Gate 3, bitte. Oh, ich habe es direkt, als es in Early Access kam, gekauft, gesuchtet. Ich habe es an einem Wochenende, diesen ersten Akt, den man spielen darf, zweimal durchgespielt. Weil du hast wieder mal 10.000 Möglichkeiten, Dinge zu machen. Alles hat Konsequenzen. Es fühlt sich an wie ein Baldur's Gate mit dem Kampfsystem von Divinus, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, irgendwas wird schon dabei gewesen sein. Divinity. Ja, Divinity, du weißt, was ich meine. Es fühlt sich wie eine richtig schöne Paarung an. Viel richtig gemacht. Dann kam jetzt eine sehr lange Durststrecke von einem Jahr. Einem Jahr, wow. In dem ein Patch nach dem anderen rausgeknüppelt worden ist und du dann einfach dein Speicherstand zerschossen ist. Wenn du nicht direkt am Release-Patch-Day, bevor der nächste Patch kommt, deinen Speicherstand updaten lässt von denen. Dann musst du komplett von vorne anfangen. Bäh. Und jetzt habe ich wieder von mir Mut gefasst, nachdem ich es ja schon zweimal durch hatte, nochmal von vorne anzufangen. Sie haben wieder einiges geändert. Oh Gott, das hat so Laune gemacht, jetzt wieder anzufangen. Aber momentan, man merkt, sie sind noch ein bisschen weit davon entfernt, fertig zu sein. Ja, nachdem was ich gelesen habe. Es hat mit Bugs zu kämpfen, es hängt sich ständig auf, dieses Spiel. Wenn du irgendwas machst, was nicht vorhergesehen ist, das habe ich letztens erst gehabt, habe ich versehentlich einen Gegner in die Luft gesprengt, den man eigentlich nicht besiegen sollte. Und bei der Zwischensequenz bin ich im schwarzen Bildschirm hängen geblieben. Ah, shit. Oder Spielstand geladen von einem anderen Charakter, dann lädt einfach die Umgebung nicht. Und dann musst du das Spiel ausschalten. Dann hängt sich's beim Ausschalten so auf, dass Steam denkt, du spielst das noch. Oh, super. Also musst du Steam komplett beenden, neu starten, dann geht's wieder. Oh Mann. Also du hast manchmal wirklich dieses Problem, wenn sich das Spiel aufhängt, musst du aufhören, das Spiel ausschalten, Steam beenden und dann wieder anfangen und dann hat sich's wieder. Einfach nur Spielstand laden ist da nicht. Ja, es ist, also ich habe halt auch gelesen, das wird noch eine sehr lange Zeit im Early Access bleiben. Mindestens noch 2 Jahre, bevor es auch nur ansatzweise in Richtung Fertigstellung geht. Von dem, was ich gesehen habe von dem Spiel, es sieht bombastisch aus. Die Charaktere sind wunderschön animiert. Absolut wunderschön animiert. Was mich stört, ist das Kampfsystem. Okay. Das ist nicht Baldur's Gate. Das ist Divinity Ja, und nicht Baldur's richtig. Gate. Das Das ist ist sehr mein richtig. Problem mit dem Kampfsystem, bis jetzt von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber ich hatte auch die Early Access 1.0.0001 gesehen. Ich weiß nicht, ob sie noch was dran geändert haben, aber es ist immer noch dasselbe Kampfsystem. Und das ist kein Baldur's Gate. Baldur's Gate ist Panik-Kampfsystem und Also nicht Rundenstrategie. sie haben ein bisschen was angepasst. Aber weniger im Kampfsystem als in ihrem Modell Auswürfeln von Ereignissen, bestimmte Stat-Proben, wenn du Stärkeprobe oder Geschicklichkeitsprobe. Im Kampf, ja, es ist nicht Baldur's Gate, was Kampf angeht. Aber ich muss sagen, nachdem ich es jetzt zweimal durchgespielt habe, das stört mich tatsächlich insofern immer weniger, weil sie dafür in der Umgebung viel mehr auf D&D-Regelwerk, D&D-Proben und du kannst sie aktiv beeinflussen, indem du mittlerweile kannst du hast eine Intelligenzprobe und du hast einen passenden Zauber, der auch auf Intelligenz geht, dann kannst du dadurch Boni für den Erfolg dieses Wurfs erzaubern, die aber auch wieder davon abhängig sind, ob die Probe gelingt oder nicht. Und da hast du ganz viel Chaos, was auch die Würfel anstellen können. Weil du kannst noch so gut sein, wenn du eine 1 würfelst, würfelst du eine 1 und es geht in die Hose. Und dann stehst du in einem Kampf, den du vorher nicht wolltest. Okay, das ist cool. Wenn das Und tatsächlich so das funktioniert, das ist macht's geil. richtig. Und mittlerweile macht es mir so viel Spaß, das wiederzuspielen, weil, wie gesagt, du kannst jetzt Zauber oder bestimmte Eigenschaften, die du deinem Charakter am Anfang gibst, wirken einfach als Bonusfaktor für dieses Auswürfeln. Weil es war am Anfang mein Kritikpunkt Nummer 1. Egal wie du deinen Charakter gelevelt hast, wenn der W20 geworfen ist, ist der W20 geworfen. Und du kannst genauso viel Glück haben mit Level 1 wie mit Level 20. Das fühlt sich ein bisschen schade an. Weil wenn ich ein Level 20 Charakter bin, will ich zumindest eine Prozentchance höher haben, einen Erfolg zu würfeln. Ja, Und das gut. haben sie jetzt sehr gut eingebaut. Also wenn sie das wirklich so eingebaut haben und wenn das so weiter verläuft, ist nicht schlecht. Ich werde warten, bis vielleicht irgendwann die Konsolenfassung angekündigt ist. Sie haben ja die Möglichkeiten zu. Sie haben auch eine sehr gute Konsolenversion selbst für die Switch hingekriegt für Divinity Original Sin 2. Die ich übrigens nur gekauft hatte, um zu testen, wie sie aussieht. Am Verkaufstag, by the way. 40 Euro. Let's go! Schauen wir mal, wie sie ausschaut. Warum nicht? Ich reicher ja Kacknerd. Krass. Ich hab Divinity 2 wahrscheinlich auch nie durchgespielt. Ich bin gespannt, ob sie es vielleicht irgendwann für Konsole ankündigen. Sie haben nichts in Planung oder sie sagen nichts darüber, weil sie werden erstmal das Spiel fertig entwickeln, komplett, würde ich sagen, dass sie das Spiel erstmal komplett fertig machen. Das sollen sie auch machen. Macht das Spiel fertig, lasst das Spiel laufen, patcht es gesund, wenn es noch ein paar Bugs hat und dann kümmert Ja, euch dass um du Jungs. mit Konsole hier sofort durchstarten kannst und die Anfangswehwehchen nicht durchleben musst. Richtig, ja genau. Patcht es in Ordnung, macht es heile und dann kümmert euch bitte um die Konsolenversion so im Jahr 25 oder so. Da bin ich zufrieden. Da, dann Aber ich kannst du glaube mich. ganz ehrlich, das wird kommen, weil es ist alles so aufgelegt, wie auch bei Divinis, Divines, wie auch immer. Divinity, was ist daran so schwer? Ich und dieses Wort ist ein Kriegspfad. Auf jeden Fall Und also die Konsolenabstimmung funktioniert perfekt. Also du kannst auch einfach eine Konsole, also einen Controller anstecken. ja, Also es wäre alles da. es wäre also, sie sind sozusagen, wenn man Controller schon benutzen kann, sind sie gewissermaßen schon in Vorbereitung, es zu tun. Die werden es jetzt nur nicht sagen, dass jeder, der beides hat, sich die PC-Version kauft und dann 2 Jahre nachdem die PC-Version erschienen ist, oh, Konsole, geil. Du meinst, sie machen nicht dasselbe wie bei Divinity 2 und sagen, hey, wir bringen das für PC raus. Und ich habe es mir für PC gehofft, als es rausgekommen ist. Und 2 Jahre später sagen sie, hey, wir bringen die PSP-Version oder die Konsole-Version raus. Nicht so, hey, nochmal Money ausgeben. Hier, bitte. Endlich Doch, auf ich dem glaube, Fernseher genau das spielen. wird passieren. Gut, da werde ich es aber nicht spielen können, weil ich bin mittlerweile reiner Consolero und PC, nein, danke. Aber sie sind auf einem guten Weg. Sieht vermutlich hübscher, besser aus, kann von mir aus sein, aber ich warte immer noch auf die Konsolenversion. Und ja, also wenn sie es machen, warum nicht? Es ist schön, dass die Baldur's Gate-Serie damit nicht in Vergessenheit geraten ist und auch nicht in Vergessenheit geraten wird, weil es gibt ja auch, wie schon erwähnt, die Collection, die man sich kaufen kann, die es allemal wert ist, sich die alten Spiele nochmal anzusehen. Man muss sich ein bisschen wundern und sich denken, wie zur Hölle haben Menschen dieses Spiel spielen können? Okay, ich sehe da überhaupt nichts. Da müsst ihr euch jetzt noch dran denken. Die Auflösung war noch schlimmer früher. Dann Und. einfach auf der Switch spielen und dann passt der Bildschirm zur Auflösung. Ja. Im Handheld-Modus, ja, stimmt. Man kann es aber auch auf der Konsole auch super spielen. Ich habe es auch schon ausprobiert. Das funktioniert hervorragend, ohne Probleme. Und das war unser Einblick über Baldur's Gate. Aber da sind wir um Weitem noch nicht durch. Deswegen habe ich mir gedacht, die nächsten paar Podcasts machen wir über all das, was danach kam und währenddessen zu diesem großartigen Spiel. Alles, was zu dem Universum dazugehört. Richtig. Yeah, Oh, geil. fuck yeah. Bis dahin danke ich dir, lieber Markus. Gerne, immer wieder gern. Und ich sage das, was ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber würfelt bloß keinen Patzer. Macht's gut.